Du bist die Magd, ich bin der Knecht. Der Bauer sitzt auf Hof und Grund. Du rückst dem Vieh die Streu zurecht. Die Glut schert mir den Nacken wund. Der Bauer drinnen wird im Bett des breiten Schlafes froh. Ein Streifen zwischen Brett und Brett wär dein im Haferstroh. Schon trägt die Sau, bald kalbt die Kuh. Vom Pressbaum tropft der Apfelschaum. Dein Dienst, mein Dienst geht immer zu und trägt das nackte Leben kaum. Die Bäuerin leidet stumm und groß die schwere Stunde vorn. Die Frucht verdürbe dir im Schoß der Sud aus Mutterkorn. Vor dem Herd verstummt der Fliegenschwall. Das braune Brot wird gar im Schacht. Der Faulbaum gleist am Brunnenwall zum Brechen süß die ganze Nacht. Zwei Büschel, eines nimm davon, leg ich aufs Bord dir hin. Ein Bündel Ackersenf und Mohn, ein Streusel Rosmarin.